Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know? Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. So, so, du denkst, es ist zu spät, aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht, aha. Und die Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.